Der Peter ist ein Stierkampffan und räumt von Mexiko. Der Rainer schaut gern Affen an, rennt dauernd in den Zoo. Der Udo und der Sepp, die spielen Tennis gegen Frust. Der Klaus sitzt gern zu Haus und hält die Susi bei der Hand. Doch wehe, wenn es wieder heißt, heute spielt unser Verein. Die Fans sind alle da und klatschen mit und schreien und schreien. Weil Fußball doch das Größte ist, da stimmen alle ein. Kollegen von wegen, heute wollen wir Sieger sein. Hey, viva und hallo, so wie in Mexiko. Fußball hier, Fußball da. Klaus nach Haus, er wankte durch die Tür und vor ihm eine Wolke zog aus Bockwurst und aus Bier. Die Susi weiß Bescheid, sie hat's ja oft schon mitgemacht. Sie bringt den Klaus ins Bett und einsam wird's die lange Nacht. Doch wehe, wenn es wieder heißt, heute spielt unser Verein. Die Fans sind alle auskuriert und können wieder schreien. Weil Fußball doch das Größte ist, so wird es immer sein. Kollegen von wegen, keiner kämpft allein. Ole, ole, ole, ole, wir sind die Champions.